Letzte Woche, da hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg ein neues Design für sein soziales Netzwerk vorgestellt. Es geht um Facebook, Facebook Lifting sozusagen. Und einige User, die haben den neuen Look schon seit dem Wochenende freigeschaltet bekommen. Und da sind auch Nutzer aus Deutschland dabei. Und wir schauen uns heute in der Webshow mit Sebastian Sonntag an, was die Leute über das Redesign und auch die über die neuen Funktionen sagen, die es schon ausprobiert haben. Zuerst schauen wir uns aber das neue Facebook mal an. Sebastian, schönen guten Morgen. Was ist denn alles neu? Schönen guten Morgen. Ja, es gibt einige neue Funktionen. Was aber als erstes auffällt, ist die neue Optik. Facebook gleicht das Design der Webseite an das Design der Smartphone- und Tablet-PC-Apps an. Genau wie bei diesen Facebook-Apps sieht man jetzt links eine dunkel unterlegte Menüleiste, in die die meisten Funktionen hineingewandert sind. Ganz oben findet man den Link zu seinem eigenen Profil und direkt daneben die Privatsphäre-Einstellungen. Dann kommt ein Menübereich, so wie vorher auch im Prinzip, wo man wechseln kann zwischen Nachrichten, Veranstaltungen, Fotos, Neuigkeiten und so weiter. Darunter die Apps oder Games, die man nutzt. Und auch der Chat, der ist von unten rechts nach links in die Menüleiste gewandert. Heißt das denn jetzt auch, dass die Werbung zwischen den Posts größer angezeigt wird? Das ist tatsächlich so. Also das sieht man relativ deutlich, dass die Werbung größer angezeigt wird. Inside Facebook vergleicht die neuen Anzeigeformate mal mit den alten. So sehen die Anzeigen natürlich auch schicker aus. Ist also ein Vorteil für Werbekunden. Philipp Roth sieht auf allfacebook.de da aber auch einen Vorteil für die User. Es gibt jetzt einen großen Hype Button an der rechten oberen Ecke, mit der man die Werbung dann einfach ausblenden kann. Also auch relativ praktisch. Wenn ich mir jetzt das neue Design mit der Seitenleiste links und diesen großen Fotos und Videos anschaue, da könnte ich auf die Idee kommen, dass sich Facebook auch ein bisschen an der Konkurrenz orientiert hat. Google Plus, das soziale Netzwerk von Google, sieht ja so ein bisschen ähnlich aus. Ja, da bist du tatsächlich nicht der Einzige, der das so sieht. Das wurde vor allem auf Twitter nach der Präsentation letzte Woche intensiv diskutiert. Der Blogger Carsten Knoblich, besser bekannt als Cashy, der schreibt da zum Beispiel auf Twitter: Übrigens, Gratulation an die Google Plus Designer zum erfolgreichen Start des neuen Facebook Streams. Das Blog Mashable stellt die Designs der beiden sozialen Netzwerke mal gegenüber. Und wenn man sich das so anschaut, dann sieht das zum Teil wirklich zum Verwechseln ähnlich aus. Google war übrigens Facebook zuvor gekommen und hat einen Tag vor Mark Zuckerbergs Ankündigung auch neue Funktionen und Änderungen am Design für Google Plus vorgestellt. Golem.de schreibt da, dass da die auffälligste Neuerung das riesige Coverbild bei Google Plus sei. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Aussehen gesprochen. Es gibt aber auch neue Funktionen. Genau, die wahrscheinlich wichtigste Neuerung, die gibt es bei den Newsfeeds, also dem Bereich, wo die Neuigkeiten von deinen Freunden aufgelistet werden. Mit einer neuen Filterfunktion kann man da jetzt einstellen, ob man alles sehen will, also alle Neuigkeiten von den Freunden oder nur Fotos oder Neuigkeiten über Games, die deine Freunde spielen oder Musik, die sie hören oder halt Neues von Leuten, die man abonniert hat. Genau diesen Filter, wo man nur die Sachen von Leuten sieht, denen man folgt, deutet CNET als Angriff auf Twitter. Für Martin Weigert ist diese neue Filterfunktion auch die wichtigste Neuerung. Er schreibt auf dem Blog netzwertig.com: Entscheidend ist weniger, welche Filter in der ersten Fassung des neuen Feeds angeboten werden, sondern dass Facebook die Voraussetzung dafür schafft, Usern auf bequeme Weise unterschiedliche Content-Feeds vorzusetzen. Vorstellbare Filter der Zukunft wären etwa Produkte, die Kontakte empfohlen haben, Orte, an denen Kontakte sind oder Nachrichtenartikel, die Freunde empfehlen. Das theoretische Spektrum ist enorm. Ja, Mark Zuckerberg ging auf der Präsentation noch weiter. Er habe sich vom Konzept einer Lokalzeitung inspirieren lassen und kann sich vorstellen, dass es dann auch mal zum Beispiel ein Feed gibt, wo Nachrichten drin sind, die deine Freunde relevant finden. Also quasi dann News aus deinem Freundeskreis mehr oder weniger. Der Journalist Jan Eggers weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass durch die neuen Filter der Druck steigt, für Firmen wirklich Werbeanzeigen zu schalten. Er schreibt auf seinem Blog: Schließlich macht das neue Design es den Nutzer deutlich einfacher, auf den Nur-Freunde-Feed umzuschalten und den ganzen Content-Kram von mitteilungsbedürftigen Stars, Lebensmittelkonzernen und Medienhäusern einfach auszublenden. Ja, und so könnte Facebook also erreichen, dass Firmen auf Facebook mehr Werbung schalten. Auf der anderen Seite darf Facebook aber auch die User nicht vergessen. Ja, sollten sie nicht. Ja, ganz wichtig, gerade die jungen User wandern immer häufiger tatsächlich mittlerweile ab. Das fasst der Standard.at auch nochmal ganz schön zusammen. Martin Giesler wundert sich, dass diese für ihn ja eher überschaubaren Änderungen so viel Aufmerksamkeit im Netz bekommen haben in den letzten Tagen. Er schreibt auf dem Social Media Watch Blog: Die sozialen Netzwerke haben es geschafft, wovon andere Firmen nur träumen können. Sie sind sowohl Überbringer von News, Kanal für News, als auch die News selbst. Ja, er zieht dann noch einen ganz interessanten Vergleich. Nordkorea hat letzte Woche angekündigt, dass sie sich das Recht auf einen atomaren Erstschlag gegen die USA vorbehalten. Die Meldung, so schreibt er, habe im Peak für 23.000 Tweets gereicht. Facebook erreichte rund 2,5 Millionen. Facelift für Facebook. Sebastian Sonntag hat die ersten Reaktionen dazu zusammengefasst, und zwar in der Webshow. Und wenn ihr die nochmal hören oder nachlesen möchtet und die ganzen Links euch anschauen möchtet, dann schaut doch bei uns ins Netz, lehradiowissen.de.